Albtraum, Folge 1, 4. März 1890. Ich bin heute in London angekommen. Nach beinahe 5 Jahren ununterbrochener Reise scheint meine persönliche Odyssee nun zu einem vorläufigen Ende gekommen zu sein. Noch immer fühle ich erhebliche Unruhe, besonders wenn ich an den Grund meiner Reise denke. Die Wohnung, die mir Freunde meines Vaters besorgt haben, ist überaus angenehm. Die Einrichtung ist zwar mit einer Ausnahme, die gleich noch Erwähnung finden soll, nichts Besonderes, aber glücklicherweise dennoch weit von einigen der unangenehmeren Absteigen entfernt, in denen ich schon untergekommen bin. Die Fenster ermöglichen den Blick auf einen großen Platz, auf dem sich die vorbeilaufende Bevölkerung gut beobachten lässt. Eine Angewohnheit aus dunkleren Zeiten, die nun durchaus entspannend wirkt. Die zuvor erwähnte Ausnahme ist ein großer Schreibtisch aus schön verarbeitetem Eichenholz, auf dem ich gerade auch meine Erinnerungen festhalte. Dieses durchaus teure Stück scheint nicht wirklich zur restlichen Einrichtung zu passen, und meine Vermieterin schien nicht über ihn sprechen zu wollen. Aufgrund ihrer Reaktion hielt ich es für weise, nicht weiter nachzuhaken. Besagte Vermieterin ist eine freundliche ältere Dame, Mrs. Margaret Taylor, deren Ehemann vor 10 Jahren im Zweiten Afghanischen Krieg gefallen ist, wie sie mir bei einer Tasse Tee anvertraute. Es scheint, als ob sie noch immer nicht über diesen Verlust hinweggekommen ist, wie ich aus ihrer Reaktion abzulesen vermochte. Nach meinem Gespräch mit Mrs. Taylor beschloss ich, einen kurzen Spaziergang durch die nähere Nachbarschaft zu machen. Ein bürgerliches Gebiet. Leute, die ihren Lebensunterhalt gut bestreiten können, aber noch weit entfernt davon sind, größere Vermögen zu besitzen oder zur Oberklasse zu gehören. Gerade letzteres ein Umstand, der mir durchaus angenehm ist, so gering die Wahrscheinlichkeit auch sein mag, dass mein spezieller Ruf mir bis hierher gefolgt ist. Letztendlich ist es wohl am besten, wenn ich nicht versuche, in dieser Hinsicht Kontakte zu knüpfen. Wenn mir auch neue Wege an Kapital zu kommen nicht völlig unangenehm wären, wie ich bei dem Durchsehen meiner doch recht knapp bestellten Reisekasse feststellen musste. Mein Vater unterstützt mich zwar wohl weiterhin, doch die entsprechenden Beiträge sind knapp bemessen. Ich mache ihm keinen Vorwurf daraus, seinem nutzlosen Sohn kein Vermögen in die Hände drücken zu wollen. Aber dennoch muss ich sehen, dass ich meine Lage verbessere. Vielleicht sollte ich mir eine Anstellung suchen. Während meines Spaziergangs bin ich an einem kleinen Café vorbeigekommen. Ich denke, ich werde morgen dort ein wenig Zeit verbringen, um zu sehen, welche anderen Gäste dort einkehren. Ich habe die Gespräche in den Cafés und bei den seltenen Gelegenheiten, bei denen man mich einlud, in den Salons meiner Heimatstadt sehr genossen. Und ich hoffe, hier vielleicht eine ähnliche Runde finden zu können. Auf meinem Rückweg jedoch geschah etwas recht Seltsames. Während ich gerade eine Gasse auf dem Weg zurück zu meinem Unterkunft durchquerte, kam mir ein gehetzt wirkender Mann entgegen, der mich anrempelte. Dabei verlor er ein Amulett. Eigentlich hatte ich vor, es ihm trotz seines durchaus rücksichtslosen, unhöflichen Verhaltens zurückzugeben. Aber noch bevor ich die nächste Straßenecke erreicht hatte, war er schon außer Sichtweite. Zugegebenermaßen hat meine Verärgerung zu diesem Zeitpunkt wohl bewirkt, dass ich etwas langsamer reagierte, als ich gekonnt hätte. Im Moment liegt das Amulett auf meinem Schreibtisch. Vermutlich werde ich es die nächsten Tage auf der nächsten Polizeistation abgeben. Ein schönes Stück, vermutlich aus Gold oder wenigstens mit Gold überzogen. Und in der Mitte ein Rubin eingefasst, der mit Kerzenlicht geradezu von sich selbst aus zu leuchten scheint. Als ich es zum ersten Mal auf meinem Schreibtisch abgelegt habe, schien es einen seltsamen Schatten zu werfen. Vermutlich eine Reflexion des Steins. Wer immer dieses Stück angefertigt und bearbeitet hat, war wohl ein talentierter Handwerker. Selbst jetzt, wo das Amulett gerade so am Rande meines Sichtfeldes liegt, scheint es meinen Blick immer wieder unwillkürlich auf sich zu ziehen. Und ich muss eingestehen, dass ich für einen Moment mit dem Gedanken gespielt habe, ihn zu behalten, ihn vielleicht zu verkaufen. Ein großer Teil meiner Probleme ließe sich auf diesem Weg lösen. Aber natürlich werde ich ihn letztendlich zurückgeben. Ich habe meine Ehre schon genug geschädigt, als dass ich mit Diebstahl fortfahren wollte. Von möglichen Konsequenzen und erneuten Problemen mit der Strafverfolgung einmal ganz abgesehen. Für heute jedenfalls genug davon. Ich begebe mich nun zur Ruhe, bringe morgen das Amulett zurück und wer weiß, vielleicht ergibt sich daraus noch etwas. Wir werden sehen. 5. März 1890. Albträume bestimmten meine letzte Nacht. Ich erinnere mich kaum mehr an Details. nur noch daran, dass ich vor einer Art Schatten davon lief. Nur knapp entkam ich ihnen und konnte mir ins Licht flüchten. Passend zu den letzten Monaten. Doch ich hatte eigentlich gehofft, dass sie mich von nun an in Frieden lassen würden. Doch so schnell scheinen diese Dinge nicht zu gehen. Vielleicht verschaffen die nächsten Tage und Wochen meiner Seele Linderung. Um die Erinnerungen an die Nacht zu vertreiben, verließ ich heute Morgen recht rasch das Haus und ging spazieren. Dieses Mal ohne irgendwelche erwähnenswerten Vorkommnisse. Ich hoffe, dass ich mich hier schnell heimisch fühlen kann. Zumindest scheint mir der Gedanke, dass nun ein gutes Stück Weg zwischen mir und meiner Heimat liegt, mir bis zu einem gewissen Grade Ruhe zu verschaffen. Leider keine vollkommene. Zu oft kehren meine Gedanken zurück und drehen sich wieder und wieder um dieses Thema, wie auch auf früheren Seiten dieses Tagebuchs schon zu oft und zu Genüge ausgeführt. Doch genug davon. Ich begab mich schließlich in das Café, das ich gestern erwähnte. Um diese Zeit waren nicht besonders viele Gäste anwesend. Ich unterhielt mich ein wenig mit einem alten, in Rente gegangenen Kapitän, der bis vor einigen Jahren noch Handelsschiffe in die neue Welt und zurückbrachte. Ein Mann, der wohl viel erlebt hatte und überaus unterhaltsame Geschichten erzählen konnte. Allerdings schien er eine besondere Vorliebe für Seemannsgarn zu haben. Zumindest wage ich seine wilden Geschichten über schwarze Monster, die aus den Tiefen der See aufsteigen, um Schiff und Mannschaft zu verschlingen, erheblich zu bezweifeln. Doch gelegentlich bekam ich bei seinen Geschichten das Gefühl, dass zumindest ein Funken Wahrheit in ihnen steckte. Und vielleicht ist dort draußen ja doch noch mehr, was wir selbst in diesen Tagen noch nicht kennen. Wie es sich auch immer verhalten mag, während des Gesprächs mit dem Kapitän verschwanden meine düsteren Gedanken für eine Weile. Es tut wirklich gut, wieder etwas mehr Kontakt zu anderen Menschen zu haben. Selbst während meiner Reisen war ich stets sehr zurückgezogen. Ein Fehler, wie mir nun durch den Kopf geht. Wie viele interessante Begegnungen und Gespräche ich in meiner Zurückgezogenheit verpasst haben muss, aber sei es drum, nicht mehr zu ändern. Während dieses Gesprächs ist mir ein neuer Gedanke gekommen. Weiterziehen in die neue Welt, nach Amerika. Wenn ich hier keinen Frieden finden sollte, sollte ich vielleicht darüber nachdenken, ob ich nicht einfach auf der anderen Seite der Erde neu anfangen könnte. Vielleicht ein neuer Name. In dem Café wurde ich von einer Kellnerin bedient. Ein, 2 Jahre jünger als ich. Hübsches Ding, wie ich sagen muss. Ein Grund mehr, häufiger dort einzukehren, denke ich. Und mir sind meine Hintergedanken in dieser Hinsicht bewusst. Auch welche Reaktion ich zu Hause hervorgerufen hätte. Aber die Wahrheit ist, in dem nicht einmal besonders wahrscheinlichen Fall, dass es zu einer Verbindung zwischen uns käme, wäre dies wohl ohnehin das Beste, was ich in Bezug auf Stand bekommen würde. Keine Dame aus adligem Hause würde mich heiraten, sobald mein Hintergrund ins Tageslicht käme. Da wäre es müßig, sich über derartige Dinge Gedanken zu machen. Doch genug davon. Nach meinem Besuch in dem Café traf ich mich mit meinem Anwalt, der mir bei einigen Formalitäten so behilflich war. Zudem gab er mir die Adresse eines gewissen Mr. Hall, der einige recht nützliche Kontakte besaß, die unter Umständen einigen Problemen, die aus meiner Vergangenheit resultieren mochten, nützlich sein konnten. Speziell, wenn die Polizei zu großes Interesse an mir entwickeln sollte. Das erinnert mich daran, dass ich noch gar nicht zur Polizeistation gegangen bin, um den Rubin abzugeben. Ich sollte dies bald nachholen. Der Stein liegt noch immer auf meinem Schreibtisch und fast bedauere ich es, ihn weggeben zu müssen. Doch mich überkommt Unruhe, wenn ich ihn ansehe. Vermutlich mein Gewissen, das mich daran erinnert, dass er nicht mein Eigentum ist. Ich hätte ihn heute zurückgeben sollen. Doch nun wird es spät und ich kann mich schließlich am Morgen auch immer noch darum kümmern. Ich treffe mich mit dem Kapitän. Er hat versprochen, eine Fotografie seines Schiffes mitzubringen. Ich gebe zu, eine gewisse Neugier zu verspüren. Laut Aussage des Kapitäns sollen auf dem Schiff klare Spuren zu sehen sein, wo eines der Monster versuchte, seine Zähne zu versenken. In Wahrheit stieß das Schiff mutig auf ein Riff oder etwas Ähnliches. Aber gut, genug für heute.